Bless these words to our hearts. Und segne diese Worte für unsere Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Last week, Pastor Andrzej from Poland spoke about real hope. Letzte Woche hat Pastor Andrzej aus Polen über echte Hoffnung gesprochen. And he said that real hope is found in a person. Und er hat gesagt, dass echte Hoffnung in einer Person gefunden wird. It's found in the person of Jesus Christ. In der Person Jesu Christi. A couple weeks ago, we spoke about how to experience the love of God. Vor ein paar Wochen haben wir auch darüber nachgedacht, wie wir die Liebe Gottes erleben können. And I had said that by a simple act of faith in the promises of God. Und ich habe gesagt, das geschieht durch einen einfachen Akt des Glaubens an das, was Gott versprochen hat. And probably the most wonderful promise that God has given us. Und wahrscheinlich das wunderbarste Versprechen, das Gott uns gegeben hat. Outside of salvation. Also neben der Erlösung. The promise of eternal life. Das ist das das Versprechen des ewigen Lebens. Is the promise of his presence. Ist das Versprechen seiner Gegenwart. And this should be such an important thing to us. Und das sollte uns so eine wichtige Sache sein. Because God stands behind his promises. Weil Gott hinter seinen Versprechungen steht. It's very possible to be confessing his promises. Es ist leicht möglich, seine Versprechungen zu bekennen. And God comes and we don't let him in. Und Gott kommt dann, um sie zu erfüllen, aber wir lassen Gott nicht rein. We read this in the book of Revelations. Wir lesen das im Buch der Offenbarung. Chapter 3 verse 20. Im Kapitel 3 Vers 20. Where Jesus is knocking on the door of the church. Wo Jesus an die Tür der Gemeinde anklopft. And he says, if you open the door, I will come in. Und er sagt, wenn ihr mir auftut, dann komme ich herein. So they are in the church worshiping the Lord. Also sind diese Menschen in der Gemeinde drin, sie beten den Herrn an. And he's knocking on the door. Und er steht vor der Tür. Und klopft an, and they're not letting him in. Aber sie lassen ihn nicht herein. It's interesting. Und das ist interessant. It's quite the same thing with us. Kann bei uns so ähnlich ablaufen. We experience God, the love of God through his promises. Wir erleben die Liebe Gottes durch seine Versprechen. One promise, he will never leave me nor forsake me. Ein Versprechen lautet, er wird mich nie verlassen noch mich im Stich lassen. But as we confess this, aber wenn wir das bekennen, aussprechen, dann müssen wir auch erwarten, dass Gott darauf reagiert. And when he responds, we should be ready. Und wenn er antwortet, dann müssen wir auch dafür bereit sein. For the presence of the Lord. Dafür, dass seine Gegenwart dann da ist. Because this is real hope. Weil das bedeutet eben echte Hoffnung. And I want you to read in Psalm 62. Und ich möchte, dass ihr in Psalm 62 lest. Verse 1. Den Vers 1. My soul finds rest in God alone. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. My salvation comes from him. Von ihm kommt meine Hilfe. He alone is my rock and my salvation. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe. He is my fortress. Meine Festung. I will never be shaken. Ich werde nicht wanken. Verse 5. Vers 5. Find rest, O my soul, in God alone. Finde Ruhe, meine Seele, in Gott allein. My hope comes from him. Meine Hoffnung kommt von ihm. He alone is my rock and my salvation. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe. He is my fortress. Meine Festung. I will not be shaken. Ich werde nicht wanken. These are wonderful promises. Das sind wunderbare Versprechen. But God wants us to experience his very presence. Und Gott möchte seine Gegenwart, möchte, dass wir seine Gegenwart erleben. It's one thing. It is a comfort to hold on to a promise. Es ist eine Sache, oder es ist tröstlich, sich an einem Versprechen festzuhalten and to it. Und sich darauf zu berufen und es immer wieder zu wiederholen. And yet it's a greater thing to experience the promise, aber es ist eine noch größere Sache, dieses Versprechen Gottes zu erleben, dass er bei mir ist, während ich noch darauf warte, dass diese Verheißung erfüllt wird. He will wait with me. Er wartet nämlich mit mir. Though I walk through the valley of the shadow of death, obwohl ich durch das Tal der Todesschatten durchgehe, I could say, könnte ich auch sagen, that God has promised me he will help me. Könnte ich mir zu mir selbst sagen, Gott hat mir versprochen, he will be with me, mir zu helfen, er wird or bei mir sein. Let's say, I walk through the valley of the shadow of death. Oder sagen wir so, ich gehe in diesem Tal der Todesschatten. Let's say this, I'm in the valley of the shadow of death. Oder ich bin in diesem Tal. And then I grab promises. Und dann greife ich nach and I say, Gottes. This valley of the shadow of death will work for the good. Und ich sage, dieses Tal der Todesschatten wird etwas zum Guten bewirken. And it will. Und es wird es tun. And God will help me. Und Gott wird mir helfen. And it will. And und es he will. Wird so passieren und er wird es tun. But there's a promise that he will be with me. Aber es gibt auch das Versprechen, dass er mit mir sein wird. Which is the most wonderful thing. Was die wunderbarste Sache von allem. You see what I mean? Versteht ihr, was ich meine? There's a promise that God is with us. Es gibt dieses Versprechen, dass Gott mit mir ist. As we hold on to his promises. Aber während wir noch an seinen Versprechen festhalten. Because as I go through the valley of the shadow of death, you are with me. Denn während ich durch dieses Tal des Todesschattens gehe, ist der Gott mit mir. Thy rod and thy staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Now we think of moms. Und wenn wir über Mütter nachdenken, we can think of situations that are quite hopeless. Dann können wir an Situationen denken, die oft hoffnungslos sind. When we were in school, wie wir noch in der Schule waren, there was one nun, we were in Catholic school. Also es war eine katholische Schule, da war eine Nonne. She actually got on her knees in front of the class. Und sie ist einmal auf die Knie gegangen vor der and Klasse. She wept. Und hat geweint. And she said, und hat dear gesagt, God, deliver me from this school. Und hat gesagt, lieber Gott, erlöse mich von dieser Schule. This is what kids can do to a teacher. Das sind Dinge, die Kinder einem Lehrer antun können. How much more to their mother. Um wie viel mehr ihrer eigenen Mutter. You know, when you think of a mom, you just think of people who have experienced such hopelessness at times. Wenn man an Mütter denkt, dann sind das ja Personen, die manchmal wirkliche Hoffnungslosigkeit verspürt haben zu manchen Zeiten. So I wanted to speak about real hope in hopeless situations. Und so möchte ich über Hoffnung in hoffnungslosen Situationen sprechen. Real hope for moms. Echte Hoffnung für Mütter. Now in Abraham, it says Abraham believed God. Es heißt, Abraham glaubte Gott. And he was convinced that the promise that God was able to fulfill his promise. Und hat daran geglaubt, dass Gott fähig ist, seine Versprechen wahrzumachen. But was he always like that? Aber war Abraham immer so? God had promised him that he would be the father of many nations. Gott hatte ihm versprochen, dass er der Vater vieler Nationen sein würde. And yet, God pushed the situation beyond hope. Und trotzdem hat Gott die Situation so weit getrieben, dass es über Hoffnung hinausging. Oftentimes we live in a natural hope. Oft leben wir in einer natürlichen Hoffnung. And God allows our natural dreams and hopes to be crushed. Und Gott erlaubt, dass unsere natürlichen Hoffnungen und Träume zerschmettert werden. So that we can find real hope. Nämlich deswegen, damit wir echte Hoffnung finden können. And that is his presence with me. Und das bedeutet seine Gegenwart, die bei mir ist. His real presence with me. Seine reale Gegenwart mit mir. I mean, the real thing. Das ist das Echte. That we have a relationship with God. Die Sache, dass wir eine Beziehung haben. That when we read these verses. Dass wenn wir diese Verse hier lesen. We say, that's my life. Dass wir sagen können, das ist mein Leben. My soul finds rest in God alone. Meine Seele findet in Gott allein Ruhe. Now, this summer I heard a story about a little girl. Ich habe eine Geschichte gehört über ein kleines Mädchen. I'd like to tell you the story. Und ich möchte euch diese Geschichte erzählen. And I have some photographs to help you along with the story. Und ich habe auch ein paar Bilder, um die Geschichte zu begleiten. And yeah, you can just put it right. Here's the little girl. Hier ist also dieses kleine Mädchen. And she's just like any other little girl. Sie ist so wie jedes andere kleine Mädchen she has dreams. Sie hat Träume. She likes butterflies. Sie liebt Schmetterlinge. She likes a pretty dress. Und auch ein schönes Kleid. She likes to eat chocolate and sie isst gerne Schokolade. And play with with dogs or cats. Und spielt gerne mit and Hunde und she's Katzen. Got friends. Sie hat auch Freunde. This was her best friend. Das war ihr bester Freund. And just like any little girl, life is supposed to be wonderful so wie and sweet and das für jedes kleine Mädchen sein sollte, das Leben sollte schön sein, and secure. Süß, sicher. But suddenly something happened in this little girl's life. Aber plötzlich passierte etwas im Leben dieses her kleinen parents Mädchens. Moved away. Ihre Eltern zogen fort. And they left her with her grandparents. Und haben sie bei ihren Großeltern gelassen. And you can show the next slide. There's her grandparents, that's the little girl there. Das sind ihre Großeltern und das kleine and Mädchen. She was raised by her grandparents. Sie wurde also von ihren Großeltern großgezogen. Who were not so happy that the parents left the two children with the grandparents. Die nicht so glücklich waren darüber, dass sie jetzt diese Enkelkinder hatten. She was disciplined by kneeling on wood. Sie musste also als Strafe auf seinem Holzscheit knien. If she came home late from school. Und wenn sie zu spät von der Schule nach Hause kam. Because she had to walk through the mountains to get home. Weil sie eben durch das Bergland gehen musste, um nach Hause zu kommen. She had to kneel for an hour on a piece of wood. Dann musste sie eine Stunde lang auf seinem Holzscheit knien. And She experienced a sense of hopelessness, but und hat zu einem gewissen Grad eine Hoffnungslosigkeit but had hoped verspürt, that things would change. Aber hat gehofft darauf, dass sich die Dinge ändern würden. And then the Second World War came. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. The Russians came through the farm. Die Russen kamen bei dem Bauernhof vorbei. The Germans came through the farm. Dann kamen die Deutschen vorbei. This 12-year-old girl saw soldiers that were dead. Und dieses 12-jährige Mädchen sah eben sterbende und tote Soldaten. Soldiers with no heads. Soldaten, die keine Köpfe mehr hatten. Actually gave food to freedom fighters who came to the back door at night. Und hat auch den Freiheitskämpfern, die in der Nacht an die Hintertür kamen, Essen gegeben. And had this hope that when this is all over, und hatte die Hoffnung, wenn das alles eines Tages vorbei sein maybe würde, she could join her parents. Dann könnte sie vielleicht wieder mit ihren Eltern vereint werden. So she grew up and she became a young, pretty young lady. Also wurde sie groß und wurde eine hübsche junge Frau. And she joined her parents. Und hat dann ihre Eltern wieder getroffen. And as she was traveling to where her parents were, und auf dem Weg dorthin zu ihren Eltern, she left the little village where she lived. Und ließ sie eben das kleine Dorf zurück, aus her dem first sie kam. Encounter in the big city, und ihre erste Begegnung in der großen Stadt was that someone tried to rape her, war die, dass jemand versucht hat, sie zu vergewaltigen. Pulled her into a hotel room, hat sie in ein Hotelzimmer gezerrt. And she fought this man for 2 hours in this room, und sie hat sich ja 2 Stunden lang gegen diesen Mann gewehrt, until she was absolutely exhausted, bis sie eben völlig erschöpft war. And then somehow got away. Und dann ist sie aber doch irgendwie entkommen. She joined her mother and father, hat sich dann mit ihren Eltern getroffen. The mother was not happy at all, und die Mutter war gar nicht glücklich darüber, to have her 17-year-old daughter join them, dass die 17-jährige Tochter jetzt wieder bei ihnen ist. And was, but the father was extremely happy. Aber der Vater hat sich sehr darüber gefreut. Mother was actually very jealous of the father's love for her daughter. Und die Mutter war eigentlich sehr eifersüchtig über die Liebe des Vaters zu seiner and Tochter. And because of the pressure at home, the daughter was just forced to try to go on her own. Und wegen diesem Druck, der zu Hause herrschte, war die Tochter gezwungen, ihren eigenen Weg zu gehen. And entered into a relationship with the young man, und ist eine Beziehung eingegangen mit einem jungen Mann. And got married. Und sie heirateten. And had her dreams, I'm now married and life will be better. Und sie hatte ihre Träume, dass das Leben jetzt eben besser werden würde. Couldn't have been worse, but life will get better now. Es könnte nicht schlimmer sein, aber jetzt wird es besser werden. She got her bridesmaids and then she had a family. Die Brautjungfern, ihre Familie hier. If you go back to the other slide for a moment. In this situation, she got married. In dieser Situation, well, let's go back for a moment. She's married. Also sie ist verheiratet. And it was not what she thought. Und es war aber nicht das, was sie sich erwartet hat. It was exactly the opposite. Es war eigentlich genau das Gegenteil. Quickly turned into a nightmare. Es wurde sehr schnell zum Albtraum. And as a very unhappy bride, und als sehr unglückliche Braut she had hope that maybe kids would change the situation, hatte sie die Hoffnung, dass Kinder vielleicht die Sache verändern so würden. She had a family, und so hatten sie dann eine Familie zusammen. And, she's about 38 years old here. Auf dem Bild ist sie in etwa 38 Jahre alt. And she has a good looking family, eine gut aussehende Familie. And yet life is just about to get worse. Aber das Leben wird eigentlich noch schlimmer. The next 14 years or so will be the most unhappy time of her life. Die nächsten 14 Jahre werden die unglücklichsten ihres Lebens sein. Alcohol, drugs and everything will hit the family. Alkohol, Drogen, alles Mögliche wird auf die Familie treffen. And the stress of the marriage will really traumatize the kids. Und der Druck in der Ehe wird sich auf die Kinder übertragen. The kid on the right side here, das Kind auf der rechten Seite hier, will receive Christ, wird Christus annehmen. And he will lead his mother to the Lord. Und wird seine Mutter zum Herrn führen. And for the first time in this woman's life, und zum ersten Mal im Leben dieser Frau, she will find real hope. Wird sie echte Hoffnung finden. And it will be so powerful, und diese Hoffnung wird so stark sein, that she will bring this real hope to all of her relatives, dass sie diese Hoffnung an alle diese Verwandten weitergeben können. Cousins and aunts back in the old country. Also Cousinen, Tanten aus dem Land, wo sie ursprünglich herkam. And the situation did not get much better. Die Situation wurde nicht viel besser. Challenges were constantly there. Es gab immer wieder Herausforderungen. But real hope, aber echte Hoffnung, is something that lifts us beyond our circumstances. Ist etwas, das uns über die Umstände hinaus erhebt. Because God is with us. Weil Gott mit uns ist. And if you go to the next slide, you know, if what was this little girl thinking? Was ging im Kopf dieses kleinen Mädchens what vor. What was this 38-year-old woman thinking? Und was hat diese 38-jährige Frau gedacht? Before her dreams were shattered. Bevor ihre Träume zerstört wurden. And the shattering of her dreams brought her to real hope. Und das Zerbrechen ihrer Träume brachte sie zur echten Hoffnung. And this is such a comfort in our lives. Und das ist ein solcher Trost in unserem Leben. Because we all face situations that are so hopeless. Weil wir allen Situationen gegenüberstehen, die einfach hoffnungslos sind. And yet God is the God of hope. Und trotzdem ist Gott der Gott der Hoffnung. And the greatest thing about God is he comes down to us. Und die großartigste Sache ist, dass Gott herabkommt and he walks zu uns with us. Und mit uns geht. That's the word in the name Emmanuel. Und das ist ja in dem Wort Immanuel enthalten. God with us. Gott mit uns. What is real hope? Worin besteht echte Hoffnung? That God is walking with me. Dass Gott mit mir geht. And if he's with me, und wenn er mit it doesn't really matter what I'm facing as long as he's with me. Dann macht es nicht mehr so viel aus, was mir entgegensteht. Es ist wichtig, dass er mit mir ist. Now it's about 40 years later. Ungefähr 40 Jahre später. And here's the same woman. Hier ist die gleiche Frau nochmal. And if you haven't figured out who this woman is, und wenn ihr es immer noch nicht herausgefunden habt, wer diese Frau ist, dann möchte ich euch noch ein Foto and zeigen. The woman. Und da ist die Frau. That's my mom. Das ist meine Mutter. And what you see in her face is Christ. Aber was ihr in ihrem Gesicht sehen könnt, ist Christus. My mom has just gone through nothing but difficulty her entire life. Meine Mutter ist wirklich durch nichts anderes als Schwierigkeiten durchgegangen. But when she was about 50 years old, aber als sie in etwa 50 Jahre alt war, she found Christ. Hat sie Christus gefunden. Through her son. Durch ihren Sohn. And we have been walking with the Lord. Und wir gehen mit dem Herrn. And we have real hope. Und wir haben echte Hoffnung. We have faced difficult situations in the family. Wir haben schon wirklich schwierige Situationen in der Familie gehabt. My mom has real hope. Aber meine Mutter hat echte Hoffnung. And she's just like any other mom. Und sie ist so wie jede andere Mutter she'd auch. She go home and she's, you know, she's nagging me and. Also zu Hause ist sie da und nörgelt herum an mir. I gotta take my shoes off. Ich muss meine Schuhe ausziehen. She tells me when to go to sleep. Und sie sagt mir, wann ich ins Bett she tells gehen me when I have to eat. Und sagt mir, wann ich essen soll. What I should eat. Und was ich essen sollte. And she tells me how I feel. Und sagt mir auch, wie es mir gerade geht. I come home and she says, you're tired. Sit down. Und ich komme nach Hause und sie sagt, du bist müde. Setz dich hin. I can't. No, sit down. Ich sag, nein, ich kann nicht. I want you to take a nap. Ich möchte, dass du jetzt ein Nickerchen machst. Mom, I don't want to take a nap. Sag, no, sit down. Mom, ich möchte jetzt nicht schlafen. Nein, du like, gehst jetzt schlafen. Mom, I'm 48 years old. Sag, Mom, ich bin jetzt 48. Mom! She's just like any other mom. Sie ist eben so wie jede andere Mutter auch. And she has her bad days. Und sie hat ihre schlechten Tage. But through it all, aber durch in all dem, the two of us have found real hope. Haben wir beide echte Hoffnung gefunden. And we have walked through the valley of the shadow of death together. Wir sind wirklich durch dieses Tal des Todesschattens gemeinsam durchgegangen. And God has been with us. Und Gott ist mit uns gewesen. I want to have someone come up right now and share a story. Ich möchte, dass jemand hier raufkommt aufs Podium and, und eine Geschichte mit uns teilt. This person is here with us today. Diese Person ist heute bei uns. And this is a picture of when they were 22 years old. Das ist ein Bild, als sie 22 Jahre alt and, war. And this is Rob Soprano's mom. Das ist die Mutter von Rob Soprano. And she's here for the wedding of her son. Und sie ist hier wegen der Hochzeit ihres Sohnes. And she's going to be the mother-in-law of Izzy Tuma. Und sie wird Schwiegermutter von der Izzy sein. So if Wendy Soprano can come up, please. Good evening. My name is Wendy, and we're from Baltimore. Guten Abend. Mein Name ist Wendy, und wir sind aus Baltimore. We have known Pastor Rob and Mary since 1978. Wir kennen Pastor Rob und Mary seit 1978. We went to Bible school together. Wir waren gemeinsam in der Bibelschule. And Pastor Rob is one of my most favorite pastors. Und Pastor Rob ist einer meiner Lieblingspastoren. And Mary too. Und die Mary auch. Tonight I would just like to think about some of the mothers who have hopelessness. Heute Abend möchte ich kurz an die Mütter denken, die Hoffnungslosigkeit verspüren. I think of the mothers in Baltimore with their children who have died and on the streets. Ich denke an Mütter in Baltimore, deren Kinder gestorben sind durch Unfälle auf der Straße. I'm a nurse and they come to the hospital where I work. Ja, ich selbst bin Krankenschwester und sie kommen zu mir ins Krankenhaus, dorthin wo ich arbeite. With 5 bullet holes in their body. Die kommen teilweise mit 5 Kugeln in ihrem Körper. And I go to the waiting room. Und ich gehe dann ins Wartezimmer. And the mothers are hopeless. Und die Mütter sind hoffnungslos. They are hurt. Sie haben Schmerzen. They love their children. denn sie lieben ihre Kinder. I think of the mothers who have lost their sons in the Iraq war. Ich denke auch an die Mütter der Söhne, die im Irakkrieg gefallen sind. And of the pain they must feel. Und den Schmerz, den sie verspüren müssen. I think of the mothers of the recent Virginia Tech massacre. Und ich denke auch an die Mütter der Opfer dieses Massakers auf dieser Uni. In the United States, where 33 college students were murdered. Wo eben 33 Studenten ermordet wurden. I think also of a snapshot in my past. Und ich denke auch an so einen Moment in meinem Leben. I was in the army during Vietnam War. Ich war im Vietnamkrieg in der Armee. As a nurse. Als Krankenschwester. And I think of all the soldiers who lost their lives. Und ich denke an diese Zeit und an all die Soldaten, die ihr Leben verloren damals. All so young. Und die alle so jung waren. There were endless deaths. Es waren wirklich unzählige Tote. Countless wounded. Und Verwundete, die man nicht zählen konnte. And it seemed it was streams of horror to me. Und es schien einfach so wirklich ein Strom des Horrors zu sein. At only 21. Und ich war damals 21. I remember one of the soldiers named Sixpack. Und ich erinnere mich an einen der Soldaten, sie nannten ihn Sixpack. He liked to drink beer, so we called him Sixpack. Er liebte es eben Bier zu trinken, deswegen nannten wir ihn Sixpack. He had stepped on a landmine and had lost all of his limbs except one. Er war auf eine Landmine getreten und hatte alle seine Gliedmaßen verloren bis auf eines. The explosion blew his larynx off, so he could only whisper. Also die Explosion hatte auch seinen Kehlkopf weggerissen, so konnte er nur noch so hauchen, ja, flüstern. And he had shrapnel in his chest. Und er hatte auch Splitter in seiner Brust stecken. We were there to amputate his one limb left. Und wir waren eben dort, um dieses eine Glied noch abzunehmen. We were also short of anesthesia. Und hatten zu wenig Anästhetikum. I remember the feelings of hopelessness as I looked in his eyes. Ich kann mich erinnern an dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit, als ich ihm in die Augen gesehen habe. I wanted so much to comfort him. Ich wollte ihn so gerne trösten. But I had nothing. Aber ich hatte nichts, um es ihm zu geben. Instead, he comforted me. Aber stattdessen hat er mich getröstet. He said, I have my arms. Er hat gesagt, ich habe meine Arme. I have my legs. Ich habe meine Beine. I have my life. Ich habe mein Leben. I mean, he said, I don't have my arms. I don't have my legs. Also er hat gesagt, ich habe diese Dinge nicht mehr. But I have my life. Aber ich habe noch mein Leben. He had hope. Er hatte Hoffnung. In a hopeless situation. In einer Situation, die hoffnungslos war. In my past, I was without Christ. In meiner Vergangenheit war ich ohne Christus. During my childhood, I experienced a home life much like Pastor Rob. Und in meiner Kindheit habe ich ein Zuhause erlebt, das so ähnlich war wie das von Pastor Rob. My father had come back from World War II, a changed man. Mein Vater kam aus dem Zweiten Weltkrieg zurück und war ein anderer Mann geworden. His job was to free the Jews from the concentration camps. Seine Aufgabe war es damals, die Juden aus den KZs zu befreien. My mother said he was never the same. Und meine Mutter sagte mir, dass er niemals der gleiche war. He became a tyrant. Er wurde zu einem Tyrannen. Angry. Er war sehr wütend, critical, kritisch. Without affection. Ohne gefühllos. I never remember one time saying he loved me. Ich kann mich nicht an ein einziges Mal erinnern, wo er mir gesagt hätte, dass er mich liebt. I never remember one time that he held me. Ich kann mich nicht erinnern, dass er mich einmal festgehalten hätte. I had overwhelming feelings of rejection. Ich hatte wirklich überwältigende Gefühle von Zurückweisung. And my mother suffered much. Und meine Mutter litt sehr darunter. From my childhood, I then went straight from nursing school to the war. Und in meiner Kindheit oder Jugend ging ich direkt nach der Krankenschwesternschule in den Krieg. I was there for almost 3 years. Und war ungefähr 3 Jahre lang dort. In a combat support hospital. Und das war ein kampfunterstützendes Hospital. Taking care of the wounded. Und habe mich wirklich um die kümmern müssen, die verwundet worden waren. My hopelessness grew. Meine Hoffnungslosigkeit stieg dadurch. I remember air attacks. Ich erinnere mich an Luftangriffe. And working long, long hours. Also Evakuierungen durch Hubschrauber. und lange, lange Stunden. Helicopters flying over fire. Hubschrauber, die über, also unter Feuer fliegen mussten. And it seemed that the days and nights were blended together. Und es schien so wirklich, dass Tag und Nacht miteinander verschmelzen würde. From there, I left and got married. Und aus dieser Situation ging ich zurück und wurde abgeheiratet. My marriage ended in failure. Meine Ehe endete in einer, ja, endete in einer Katastrophe. My hopelessness compounded. Und meine Hoffnungslosigkeit hat sich noch mehr gesteigert. And I entered into despair. Und es wurde langsam zur Verzweiflung. I attempted suicide. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. While I was taking the pills, und während ich noch diese Pillen schluckte, I asked God, habe ich Gott etwas gefragt. Do you exist? Gibt's dich? If you exist, stop me. Wenn du existierst, dann halte mich davon ab. I continued taking the pills. Und ich habe weiter diese Pillen geschluckt. The phone rang. Und das Telefon läutete. It was my friend. Und am anderen Ende war mein Freund. She told me she heard a voice from God. Und sie sagte mir, sie hatte eine Stimme von Gott gehört. Saying I was in trouble. Und die hat ihr gesagt, dass ich in Schwierigkeiten war. She came to help me. Und sie kam, um mir zu helfen. Several weeks later, I received Christ. Ein paar Wochen danach habe ich Christus angenommen. I had hope. Und ich hatte Hoffnung wieder. Was it true that he existed? War es also wahr, dass er existierte? Now I knew he did. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich dann, dass es so war. I had personal hope from God. Ich hatte eine persönliche Hoffnung von Gott. In a hopeless situation. In einer Situation, die hoffnungslos war. He came after me. Er ging mir nach. He drew me. Hat mich zu sich gezogen. But this was the beginning of more trials to come. Aber das war erst der Anfang von Prüfungen, die noch kommen sollten. In 2002, I came down with breast cancer. Im Jahr 2002 bekam ich Brustkrebs. I was told I had a 38% chance of living. Und mir wurde gesagt, ich hatte eine Überlebenschance von 38%. Fear gripped me. Und da kam die Angst, überkam mich. I asked my husband to help. Und ich habe meinen Mann gefragt oder gebeten, mir zu helfen. He opened the Bible like this. Und er hat die Bibel einfach aufgeschlagen. And asked God to speak. Und hat Gott gebeten, dass er zu uns sprechen möge. He gave us Isaiah 38. Und er gab uns einen Vers aus Jesaja 38. This is where Hezekiah is dying. Oder das ganze Kapitel. Das ist das Kapitel, wo Hiskia im Sterben liegt. And he asked God to give him more time. Und er bittet Gott um mehr Zeit, um mehr Lebenszeit. And God tells Isaiah to go to Hezekiah. Und Gott sagt zu Jesaja, er soll zu Hiskia gehen. And he gives him 15 years. Und er gibt ihm noch 15 Jahre dazu. He turns back the sun to prove it to Hezekiah. Er lässt sogar die Zeit stillstehen, um das dem Hiskia zu beweisen. And God was saying to me, I give you time. Und Gott hat durch dieses Kapitel zu mir gesprochen, ich werde dir noch Zeit geben. But the doctor said my prognosis would be determined by whether it was in my lymph nodes or not. Aber die Ärzte sagten mir, also meine Chance bestand eben darin, ob sich in meinen Lymphknoten etwas fände oder nicht. So I had surgery, and when I was in the recovery room. Also wurde ich operiert und als ich noch in dem Aufwachzimmer lag. I awakened and asked God if I asked the nurse if it was in my lymph nodes. Da habe ich gleich die Schwester gefragt, ob in den Lymphknoten etwas gefunden wurde. They said yes. Und sie sagten ja. 50% of the lymph nodes. 50% der Lymphknoten waren befallen. Again, fear gripped me. Und wieder überkam ich diese Angst. My husband said, let's go to God. Und mein Mann sagte mir, wir gehen wieder zu Gott. Again, he opened the Bible. Und wieder schlug er die Bibel auf. And God gave again Isaiah 38. Und wieder war es das Kapitel Jesaja 38. And God was saying, und Gott hat gesagt, no, nein, you will live. Du wirst leben. And so God was personal. Und auf diese Art und Weise wurde Gott sehr persönlich. But now I needed to have chemo and radiation. Aber jetzt musste ich eben Chemotherapie und eine Strahlenbehandlung hinter mich bringen. My husband lost his job. Mein Mann hat seine Arbeitsstelle verloren. We had no insurance. Und wir hatten keine Versicherung. I have 5 kids. Und ich hatte damals 5 Kinder. What will I do? Was mache ich jetzt? We prayed to God. Wir haben zu Gott gebetet. I got a job with insurance. Und ich bekam wieder eine Arbeit, wurde wieder krankenversichert. They waived the time frame. Und sie haben dieses fehlende Zeitfenster irgendwie verändert. God covered me. Und Gott hat mich beschützt. How would I work with chemo? Wie würde ich aber jetzt arbeiten, während ich Chemotherapie bekam? I asked God to strengthen me. Ich habe Gott wirklich gebeten, mir Kraft zu geben. I worked every day through my chemo. Ich habe jeden Tag, an dem ich auch Chemotherapie gehabt habe, arbeiten. I didn't miss a day. Und habe nicht einen Tag ausgelassen. God strengthened me. Gott hat mir wirklich diese Kraft gegeben. God met me in my situation. Gott hat mich ist mir in meiner Situation begegnet. God was personal. Und er war persönlich. He gave me hope. Er hat mir Hoffnung gegeben. He strengthened me. Hat mir Kraft gegeben. He gave me grace for my situation. Gab mir Gnade für meine Situation. I had no fear. Und ich hatte keine Furcht mehr. For mothers out there, 3 John 4 says. Für die Mütter möchte ich sagen, dass im 3. Johannesbrief, Vers 4, steht, there is no greater joy. Es gibt keine größere Freude. Than to hear that your children walk in truth. Als die, dass deine Kinder in der Wahrheit gehen. Maybe some of you have children that are going in the wrong direction. Vielleicht hat jemand von euch Kinder, die sich auf einen falschen Weg gekommen sind. We need to be like Hannah in 1 Samuel 1. Da müssen wir wirklich so sein wie die Hannah im 1. Samuel Kapitel 1. Hannah turned her child Samuel over to the Lord. Die Hannah hat ihren Sohn, den Samuel, dem Herrn übergeben. We cannot control free will. Wir können ja den freien Willen nicht beeinflussen. We cannot control Satan. Wir können Satan nicht beeinflussen. But God can. Aber Gott kann es. God hears our prayers for our children. Und Gott hört unsere Gebete für unsere Kinder. With Samuel, I understand that Hannah experienced both hopelessness and joy. Also mit dieser Geschichte mit dem Samuel verstehe ich, dass Hannah wirklich Hoffnungslosigkeit und Freude gleichzeitig erfahren hat. She felt hopelessness as she longed for her son Samuel. Sie hat da Hoffnungslosigkeit verspürt, als sie dieses Verlangen hatte nach ihrem Sohn. Because she turned him over to Eli the priest. Weil sie ihn eben in die Hand des Eli gegeben hat, des Priesters. To be raised up in the word. Dass er also im Wort erzogen würde. To be a great prophet. Und um eines Tages ein großer Priester und Prophet zu werden. And also I understand the joy as she watched the hand of God blessing him. Und gleichzeitig sehe ich aber auch die große Freude, die sie hatte, als sie beobachten konnte, dass wie Gott ihn segnete. I can identify with Hannah. Ich kann mich wirklich identifizieren mit der Hannah. Because I sent my son Rob to Vienna. Weil ich meinen Sohn Rob nach Wien geschickt habe. To be trained up in the word of God. Um eben im Wort Gottes auch unterrichtet zu werden. Under Pastor Rob. Unter der Hand Pastor Robs. I felt hopelessness when he left. Ich habe Hoffnungslosigkeit verspürt, als er wegging. I longed to be with him. Ich habe diese Sehnsucht gehabt, bei ihm zu sein. But I had to turn him over to God. Aber ich musste ihn in die Hand Gottes übergeben. And I felt joy now. Ich habe Freude verspürt jetzt. Because I see he is walking in truth. Weil ich eben sehe, wie er in der Wahrheit geht. I see the great work God has done. Ich sehe auch das große Werk, das Gott getan hat. In his life. In seinem Leben. In this body. Und in dieser Gemeinde. We have a God of hope. Wir haben einen Gott der Hoffnung. We have a God who is personal. Wir haben einen Gott, der persönlich ist. And God is waiting to be gracious to us in Isaiah 30:18. Und Gott wartet nur darauf, gnädig zu sein zu uns. Thank you. Dankeschön. Thank you. Dankeschön. I'm sure that all of us can relate to situations that are hopeless. Ich bin mir sicher, dass sich alle von uns mit Situationen, die hoffnungslos sind, identifizieren können. But we really don't come to real hope until we're at that place. Aber wir kommen nicht zu einer echten Hoffnung, wenn wir nicht in so einer Situation gewesen sind. Because what situation is too big for God? Denn was für eine Situation gibt es, die für Gott zu groß wäre? He knows everything. Er weiß alles. He can do anything. Er kann alles. He's everywhere. Und er ist überall. And if he's walking with us, und wenn er mit uns geht, that's hope. Dann bedeutet das Hoffnung. Maybe there's somebody here tonight and you're not walking with God. Vielleicht ist heute Abend jemand hier und du gehst nicht mit Gott. You've never received God into your life. Du hast Gott nie in dein Leben eingelassen. Maybe you believe in God. Vielleicht glaubst du an Gott. But you don't have the sense that God is walking with me. Aber du hast nicht dieses Gefühl, dass Gott wirklich mit dir geht. That I've opened the door and God has come into my life. Dass ich die Tür aufgemacht habe und zugelassen habe, dass Gott in mein Leben kommt. We could pray now. Wir könnten jetzt beten. And you could do that. Und du könntest das jetzt tun. And it's very simple. Und das Ganze ist sehr einfach. I'll show you how. Ich zeige dir einfach, wie es geht. Father in heaven, I thank you tonight. Vater im Himmel, ich danke dir heute Abend. You are the God of real hope. Du bist der Gott der echten Hoffnung. And if you're here tonight and you want to pray with me, und wenn du heute Abend hier bist und mit mir beten möchtest, the Bible says that, die Bibel sagt, whosoever calls on the name of the Lord, wer den Namen des Herrn anruft, shall be saved. Wird gerettet werden. Whoever. Wer auch immer. Tonight, if you want to call on the Lord, wenn du heute Abend den Herrn anrufen willst, he will respond. Dann wird er dir antworten. Pray with me. Bete einfach mit mir. Say, God in heaven, sag Gott im Himmel, I'm calling on you. Ich rufe zu dir. Help me. Hilf mir. I feel so empty. Ich fühle mich so leer. I don't even know what to pray. Ich weiß nicht einmal, was ich beten soll. But I want you in my life. Aber ich möchte, dass du in meinem Leben bist. Forgive all the things I've done wrong. Vergib all die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Cleanse me. Und reinige mich davon. My heart, mein Herz, my mind, meine Gedanken, my emotions, meine Gefühle, my conscience, mein Gewissen. Wash me through the blood of Jesus. Wasch mich rein durch das Blut Jesu. He is the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das die Sünden der Welt wegnimmt. God, take away my sins tonight. Gott, nimm meine Sünden heute weg. Come into my life. Komm in mein Leben. And if you're in a hopeless situation tonight, und wenn du heute Abend in einer hoffnungslosen Situation stehst, there's just no way out. Und es einfach keinen It's Ausweg never gibt. Gonna change. Du dir denkst, es wird sich nie ändern. I wanna pray for you tonight. Dann möchte ich heute für dich beten. Let's just all close our eyes. Wir wollen einfach alle die Augen schließen. If you're in a hopeless situation, just lift your hand to the Lord. Und wenn du in einer hoffnungslosen Situation bist, dann heb einfach deine Hand zum Herrn. Nobody's looking. Es schaut keiner hin. Just say, Lord, touch my hand. Sag einfach, Herr, berühr du meine Hand. Touch my heart. Berühr du mein Herz. I'm reaching out to you tonight. Ich strecke mich nach dir aus heute Abend. Just lift your hand to God. Heb einfach deine Hand zum Herrn. Lord, you see our hands. Herr, du siehst unsere Hände. I pray for these circumstances. Ich bete für diese Umstände. You are the God who can do anything. Du bist der Gott, der alles tun kann. We pray for your presence in our lives. Wir beten für deine Gegenwart in unserem Leben. This sense that you are with us day and night. Dieses Gefühl, dass du bei uns bist, Tag und Nacht. As we walk through the valley of the shadow of death. Wenn wir durch dieses Tal der Todesschatten durchgehen. We will fear no evil. Wir werden uns nicht fürchten vor dem Unheil. For you are with us. Denn du bist bei uns. Fill our hearts with your presence. Füll unser Herz mit deiner Gegenwart. And with confidence. Und mit Zuversicht. Fill our hearts with real hope. Füll du unsere Herzen mit echter Hoffnung. We pray tonight. Das beten wir heute Abend. Let's have our mother stand up and we want to pray for all of our mothers. Wir möchten, dass alle Mütter aufstehen. Wir möchten für unsere Mütter beten. And if you're close to a mother, just put your hand on her. Und wenn du neben einer Mutter stehst, dann leg einfach deine Hand auf sie. Just put your hands and just circle around them a little bit, and and if you few people can come over and just put your hands on them. Stellt euch einfach um sie. Ihr könnt euch auch ein bisschen um sie herumscharen. And the mom in the back there, just put your hands on her. Legt den Müttern die Hände auf. Make sure, and let's pray for them. Und wir wollen für sie beten. Lord, what a difficult thing it is to be a mom. Herr, was für eine schwierige Situation ist es, eine Mutter zu sein. And yet, what a joy. Und doch, was für eine Freude. What a privilege. Was für ein Vorrecht. And yet, how challenging. und doch wie herausfordernd. Father, we pray for all our moms. Herr, wir beten für alle unsere Mütter. Those who are pregnant. Die, die schwanger sind. Those who have little kids. Die, die kleine Kinder haben. Those who have teenagers. Die, die Teenager haben. And those whose kids are grown up. Und auch für die, deren Kinder schon erwachsen sind. Lord, we pray. Herr, wir beten. Fill their hearts with real hope. Füll ihre Herzen mit echter Hoffnung. Even more, we pray. Für jeden, für die Einzelne beten wir. We thank you tonight. Wir danken dir heute Lord, Abend. If there are situations that are hopeless, Herr, wenn es Situationen gibt, die hoffnungslos sind, with a teenager, mit einem Teenager, with a child that's sick, mit einem Kind, das krank ist, with a grown up, mit einem erwachsenen Kind, who has difficulty with his family, der vielleicht oder die Schwierigkeit hat mit ihrer Familie. Lord Jesus, we pray to you tonight. Herr Jesus, wir beten heute Abend zu dir. Fill our hearts with confidence. Fülle unser Herz mit Zuversicht. Because you are with us. Mit Sicherheit, weil du bei uns bist. It'll be okay. Es wird gut werden. You'll work things to the good. Du wirst Dinge zum Guten wenden. And you will show yourself faithful. Und du wirst dich treu erweisen. Faithful is he that has called us. Treu ist der, der uns berufen hat. For he will also do it. Denn er wird es auch tun. We thank you, Lord, tonight. Wir danken dir heute Abend. Let's just lift our hands to the Lord and lasst uns einfach unsere Hände zum Herrn erheben. Just worship the Lord. Und ihn anbeten. Jesus, we thank you. Jesus, wir danken dir. Let's all stand for a moment and just worship the Lord. Lass uns alle aufstehen und den Herrn anbeten. Lord, there's nothing greater than your presence. Herr, es gibt nichts Großartigeres als deine Gegenwart. Move in our midst and heal us tonight. Beweg du dich in unserer Mitte, Herr. Heile du uns heute Abend. We all have fears. Wir haben alle Ängste. Things we see coming up. Dinge, die wir sehen, die auf uns zukommen. Lord, we want to commit these things to you. Herr, wir wollen diese Dinge an dich übergeben. Lord, as Hannah dedicated her son, so wie die Hannah ihren Sohn übergeben hat an dich. Lord, we give our situations to you. So geben auch wir unsere Umstände an dich ab. We give our children to you. Wir geben unsere Kinder an dich. Lord, I give this church to you. Herr, ich lege diese Gemeinde vor dich hin. Take away my sorrows or my concerns. Nimm meine Sorgen, meine Ängste weg. I give them to you, Lord. Ich gebe sie dir, Herr. Just say to the Lord tonight. Sag einfach zum Herrn heute. I give this to you, whatever it is. Ich übergebe dir diese Sache, was immer sie auch sein mag. Just give it to God. Gib's einfach Gott. Lord, we pray for all of our mothers that are not here tonight. Herr, wir beten für alle Mütter, die heute Abend nicht hier sind. Who are somewhere else in the world. Die irgendwo anders über die Welt verstreut sind. We pray for them tonight. Wir beten auch für sie heute Abend. Pray for all the mothers of Vienna. Beten für alle Mütter in Wien. All those who don't know you. Für all die, die dich gar nicht kennen. Who live every day without real hope. Die jeden Tag ohne eine echte Hoffnung leben. Who will walk through life. Die durch ihr Leben gehen. With fear. Mit Angst. We pray for them tonight, Lord. Wir beten heute Abend für sie. Help us, Lord, to experience this hope. Hilf uns, Herr, diese Hoffnung zu erleben. And to give it to others. Und sie auch weitergeben zu können an andere. In Jesus' name we thank you. In Jesu Namen danken wir dir. Amen.